0800 22 54 22 54, das ist die Nummer, unter der Sie jetzt mit uns sprechen können. 0800 22 54 22 54. Und natürlich gibt es für die Debatte heute nur ein Thema, den Tod eines Popstars, Michael Jackson. Kaum ein Mensch dürfte weltweit so bekannt gewesen sein wie er. Dabei war er nicht unumstritten, und deshalb wollen wir gern Ihre Meinung hören zum Tod von Michael Jackson. War er für Sie immer noch der King of Pop oder war er vor allem eine tragische Gestalt? Sie können uns jetzt anrufen. Und das hat Harald Grohrock gemacht aus Berlin. Guten Tag, Herr Grohrock. Hallo. Wie hat Sie diese Nachricht erreicht? Also ich war natürlich sehr überrascht, betroffen auch deshalb, weil ich ebenfalls in diesem Jahr 50 werde und, naja, das liegt eine gewisse Nachdenklichkeit schon nahe. Hm. Was hat denn der Mensch Michael Jackson für Sie bedeutet? Er war ja nun jemand, der sehr polarisiert hat. Also was der Mensch Michael Jackson für mich bedeutet hat, ist schwer zu sagen, weil er als Mensch für mich eigentlich nicht wahrnehmbar war. Ich habe ihn nur als Projektion von Medien wahrgenommen und als das taumelt, als dass er sich ja selber inszeniert hat. Insofern als Mensch kann ich da relativ wenig zu sagen. Haben Sie denn seine Musik gemocht? Die habe ich gemocht. Ich gehörte zu denjenigen, die in der DDR sogar im Besitz des Albums Thriller waren. Das kam in der DDR auch raus. Ich habe damals in Thüringen gewohnt und sah vor einem Plattenladen viele Menschen stehen, habe mich einfach angestellt, weil es war ja so, wenn man eine Platte bekommen hat und die hat einem nicht gefallen, konnte man einem anderen damit eine Freude machen. War damals auch gar kein Pop-Fan, habe mir die Platte angehört und war doch positiv überrascht über die Qualität, über die Reihen, wie das Album produziert war, hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Vielen Dank, Herr Grohrock. Wir kriegen einen Anruf von Bodo, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Sauceda. Sauceda, ja. Sauceda aus Hamburg, guten Tag. Mhm. Was halten Sie von Michael Jackson? Ja, was hielt ich, kann man davon daher wohl eher sagen. Mein Vorredner sagte ja schon, man konnte ihn als Mensch gar nicht wahrnehmen. Mhm. Er war ja eine reine Zombie-Figur. Er hieß ja auch in breiten Bevölkerungsschichten, wurde er ja nur noch als der Zombie dann bezeichnet. Und er war eine tragische Figur. Und heute Morgen, als ich das gehört habe, da war ich natürlich überrascht, weil das natürlich sehr plötzlich kam. Aber schon nach kurzer Zeit habe ich gedacht, naja, so überraschend ist das eigentlich nicht. Denn jemand, der mit seiner Gesundheit so umgegangen ist wie er ja offensichtlich, der wird natürlich nicht sehr alt. Und so im Laufe des Tages, naja, man wird natürlich ständig im Radio und jetzt tagsüber natürlich immer mal wieder damit konfrontiert, dass er halt verstorben ist. Aber ansonsten, ich habe seine Musik nicht so gemocht. Ich habe auch keine Konserven davon oder so. Und mir tut nur diese arme Kreatur leid, weil der war nie Mensch, der hat nie Chance gehabt, Mensch zu sein von Anfang an. Sein überehrgeiziger Vater, der ihn ja schon als kleinstes Kind schon dermaßen misshandelt und missbraucht hat, diese Bühnengestalt da zu schaffen. Und der hat ja sein Leben lang von 50 Jahren hat er mindestens 40 auf der Bühne verbracht und nur in der Öffentlichkeit. Und das bekommt einem Menschen bestimmt nicht gut, nicht? Also, und so berühren tut mich der Tod nur peripher, weil mich hat der Tod von John Lennon damals berührt, dass er erschossen worden ist. Das war wirklich eine Sache, die war wirklich schlimm. Aber so einer, der sich also nun seit Jahren ewig und immer wieder hat operieren lassen und natürlich dementsprechend immer wieder Medikamente und ärztliche Betreuung. Zumindest all das, was wir über ihn wissen. Es gibt ja vieles wahrscheinlich, was wir nur vermuten können und was dann halt in den Boulevardmedien aufgebauscht worden ist. Vielen Dank für diesen Anruf. Wir bekommen eine E-Mail von Arne Hase. Er schreibt, er weiß noch genau, wie tagelang das neue Video Thriller im Fernsehen angekündigt wurde. Dann wurde es irgendwann gegen Mitternacht ausgestrahlt wegen seines jugendgefährdenden Inhalts. Er erinnert sich auch an die Wetten, dass Sendung, als sich Michael Jackson beim Earth Song auf einer Hebebühne im Sturm mehrerer Windmaschinen das Hemd zerriss. Es gibt also offenbar viele Menschen, die Erinnerungen haben an ihn. Stefan Jörg vielleicht auch aus dem Saarland. Guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ja, ich habe auch einige Erinnerungen an ihn und vor allen Dingen, er ist ein Begleiter letztendlich meiner Jugend gewesen. Michael Jackson und das Erste, was ich bewusst von ihm mitgenommen habe, das war Billie Jean. Das war ganz einfach etwas anderes. Und alles, was danach gekommen ist, das war auch irgendwo was anderes und auch was Gutes. Was war denn das andere? Können Sie das definieren? Es ist schlecht zu definieren. Es ist ganz einfach so, man hört sich irgendeine Popgeschichte an, irgendein Song, wild herausgegriffen, und man spielt ein Michael Jackson-Lied daneben. Das ist alles. Das ist die das Arrangement, das ist die, wollte ich fast sagen, Komposition, aber es ist der Rhythmus, es ist eigentlich alles. Es ist die Stimme von Michael Jackson, dieses Bild von ihm in der Öffentlichkeit, das ist natürlich eine andere Geschichte. Und auch gerade wegen diesem Bild und was man so von überall her hört oder gehört haben will. Ich neige dazu, nicht alles zu glauben, was in den Medien so läuft, aber es ist eben so eine ziemliche Flut an sogenannten Informationen, die über ihn in die Medien transportiert wurde, dass es einem auch schwerfällt, den Menschen zu mögen. Wenn man ihr auch ein bisschen Mitleid mit ihm hat. Herr Jörg, vielen Dank für diesen Anruf. Sie können mitdebattieren unter 0800 22 54 22 54. Diese Nummer gewählt hat auch Peter Schneider aus Darmstadt. Guten Tag, Herr Schneider. Ja, guten Tag. Was glauben Sie, wie groß war dieser Mensch Michael Jackson? Ja, ich glaube 1,60 Meter nur. Aber als Popstar war er natürlich sehr groß. Also er gehört in die Reihe mit Elvis Presley, Jim Hendrix, Marilyn Monroe und John so Lennon auch? Da war ja eben gerade jemand, der hat gesagt, also John Lennon wäre dann doch eine andere Kategorie. John Lennon, ja gut, vielleicht zusammen mit Paul McCartney. Dann würde ich eher noch Mick Jagger, aber der lebt ja zum Glück auch noch mit reinnehmen. Also das ist ein bisschen schwierig, die Differenzierung. John Lennon hatte ich jetzt nicht als so großen Held, aber wir reden jetzt nicht über John Lennon, sondern über den Herrn Jackson. Der Vorredner hat vieles Richtige gesagt, also diese furchtbare Kindheit, dieser Druck von außen, immer erfolgreich zu sein. Das ist auch diese Tragödie, die hinter diesen drei Leuten, die ich nannte, steckt, dieser Erfolgsdruck, ja, diese Popularität, die ganze Welt guckt auf die, so wie die irgendwas falsch machen oder vielleicht auch gar nicht falsch machen, wird sofort nach vorne gebracht und hat das scheinbar nicht gepackt. Also ich denke mal, ich könnte sogar vermuten, dass er sich vielleicht selbst das Leben beendet hat, weil es einfach zu extrem war für ihn. Aber er ist ein ganz großer, ich mag jetzt seine Musik auch nicht so extrem. Ich fand das eine Lied, Heal the World, finde ich noch ganz schön, das ist eine ruhigere Ballade. Das andere ist mir zu poppig, also ich höre mehr Jazz und Klassik und so weiter, aber auch mal Unterhaltungsmusik in dem Sinn. Aber er ist ein großer Popstar und er wird sicherlich unvergessen bleiben, denke ich schon. Und er soll jetzt nichts Böses über ihn ausgraben. Ich weiß nicht, ob das alles so stimmt mit den Kindern, was da immer so beredet wird. Er wird ja freigesprochen an 10 Punkten und so weiter. Also vielleicht eine latente Neigung dazu. Er ist ja selbst ein Kind gewesen. Ja, das sicherlich. Herr Schneider, vielen Dank dafür. Alexander Steinhäuser aus Saarbrücken ruft uns an. Herr Steinhäuser, würden Sie sagen, Michael Jackson war vor allen Dingen ein Opfer? Auf jeden Fall. Also wenn man sich überlegt, dass der Mann so viele Gesichtsoperationen und schönheitschirurgische Eingriffe hinter sich hat, ist er eigentlich ein Opfer und auch eine groteske Maske eigentlich, was die Gesellschaft eigentlich mit einem Menschen alles anstellen kann. Und dahingehend denke ich, ist er absolut ein Opfer. Ja. Aber dann gibt es natürlich auch die anderen, die sagen, er hat alle Möglichkeiten gehabt. Er war eine Zeit lang der reichste Popstar aller Zeiten. Er war der erste schwarze Musiker, der so wahnsinnig viele Platten verkauft hat. Hat er diese Möglichkeiten falsch genutzt oder hatte er gar nicht die Chance dazu? Naja, ich sag mal, Geld allein macht ja nicht glücklich. Dem Mann wurde halt seine Kindheit geraubt, gestohlen und geraubt, ja. Und das hat er dann, denke ich mal, nachher irgendwie versucht auch nachzuholen. Er hat sich halt immer mit reinen Wesen, ich sag jetzt mal, Kinder sind ja reine Wesen irgendwo, wollte er sich einfach umgeben, weil er wahrscheinlich diesen ganzen Dreck, diesen Siff, den die Menschheit eigentlich auch produziert, diese Gehässigkeit, diesen Hass, diesen Tratsch, diese Verleumdungen, dem wollte er anscheinend irgendwo entgehen, denke ich mal. Also Herr Steinhäuser, vielen Dank dafür. Matthias Mücke in Augsburg, Ihnen würde ich gerne das Schlusswort geben. Ja, das ist schön. Ich habe jetzt doch einige noch gehört und fand wunderbar, was Sie gesagt haben. Ich muss persönlich, liegt mir jetzt nicht so viel daran, auch an der Musik nicht, aber ich muss einfach so als Mann sagen, er hat viel erreicht und worauf er auch stolz sein kann. Und das tragische Ende, muss ich sagen, ja, ist, wie gesagt, schade so für ihn. Weil er hätte mehr machen können aus seinem Leben und er hätte mehr verdient gehabt. Herr Mücke, vielen Dank dafür. Auffällig übrigens, dass nur Männer angerufen haben. Heute trotzdem allen, die mitdebattiert haben, herzlichen Dank für Ihr Mitdebattieren im Deutschlandradio Kultur über den Tod von Michael Jackson, der gestern Nachmittag gestorben ist. Auch in der nächsten Stunde wird uns der Tod von Michael Jackson weiter beschäftigen. Da fragen wir dann den Musikjournalisten Tobias Rapp.